jetzt dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Technosi. Show me a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart. A piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da down, down, down. Thank you. can't even talk. You smoke weed just to help you sleep, and while you out getting stoned at 4 o'clock, and then you come home to me and don't say hello, 'cause I got high again and forgot to fold my clothes, 'cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been, and I'm too perfect till I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? I'm too clever. Heimspiel. Heute mit Technosi. Ich will fliegen wie bei Marvel, zum Frühstück Canapés und dein Whiteberry Lillet. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania, zum Frühstück Canapés. Mit Panorama für meine Pässe, immer das Beste. Kauf für die Welt und keiner bezahlt. Das will ich halt werden. Zeit bleibt für mich stehen. Ich will nicht warten, weh, wenn ich lauf, wach in dein Gesicht sehen. Bleib im Jet in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten. Ich will haben, haben, haben. Es wird nie leid, dass ich schlafe. Ich will nie nah auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will immer aus, ich will alles. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Cannabis und dein Whiteberry Lillet. Wake up, then we can wake up.

Ich hoffe, du denkst an mich. Picknick Heimspiel. Heute mit Technosi.

heart to beat, and I'm not keeping up the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to star on your shining. Du weinst, bin ich Jesus, doch am Ihr Anfang endet irgendwann, doch irgendwann kam viel zu schnell. Viel zu viel zusammen, dass man langsam nicht mehr kann. Für immer ist noch ganz schön lang. Ich glaub, es war's nicht wohl bis dann. Irgendwas kommt ganz bestimmt, also schau mich bitte nicht so an. Du bist nicht mehr interessant, aber jetzt noch immer an der Wand. Zeit mit dir war schön, doch bleibt die Erinnerung daran. Manchmal wünsche ich mir, wir zwei werden nur später jetzt gesehen. Ich will nur, dass du weißt, du bist und bleibst für immer ein Teil von mir. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Technosi. Electronic Black Beats.